Sodala. Sehr schön. Also ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt. Das ist gut, ja. Lieber Lothar, grüß dich. Guten Morgen, Horch 19. Und alle Horch 19 Horcher. Ich habe da was vorbereitet und zwar ein Audiologo, ein minimales Audiologo. Ich spiele es einfach mal vor. Gerne. Das war's auch schon. Ich mach's noch einmal. Weil nämlich, ich habe da so verschiedene Podcast-Linien und da war doch die Idee, ein kurzes Audiologo vorn anzustellen, das aber nicht so eine Signation ist mit Zeugs und so weiter und Klimbim, sondern nur eine kurze Notiz. Und ich habe mir gedacht, was könnte diese ganzen Podcasts verbinden? Und das ist ja eigentlich der Kontakt, den man durchs Reden knüpft. Ja. Und da sagt man dann oft, wir haben Sprechkontakt mit dem Mars oder so. Das heißt, vorher rauscht's, dann gibt's eine Trägerlinie und dann kann man miteinander reden. Also vorher rauscht's, jetzt haben wir die Trägerlinie, dann geht schon ein bisschen noch Pieps, Pieps hin und her und jetzt kann man miteinander reden. Und man hört ein bisschen sozusagen den digitalen Kontext damit. Genau, aber als Eröffnung eben nur als Start, weil dann das Reden ja völlig analog und alles also menschliche und nicht digitale dann ist. Ja, das ist ein schöner Ansatz. Ich bin von der Komposition noch nicht so ganz überzeugt, aber und zwar warum? Mir ist es fast zu kurz, um ehrlich zu sein. Naja, die Geschichte ist die wirst du dann, wenn du Podcasts von meiner Linie da hörst oder von unserer Linie da, ja ständig hören. Das heißt, verstehe. Je kürzer das ist, desto angenehmer ist es dann letztlich, weil du musst dann nicht, wenn du das schon kennst, das siebte Mal da durchtunneln, 12 Sekunden. Nein, es sind nur 5. Okay, ja, das ist ein Argument. Wir sind ja auch bei den kleinen Bausteinen, die Großes bewirken. Ich denke schon, ja. Ja, ja, ja. Möchtest du es mir nochmal vorspielen, lieber Lothar? Aber ich soll es dir eigentlich in echt vorspielen, das heißt mit Kombination, wie dann der Podcast startet. Warte, das mache ich jetzt. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 41. Bienengesprächen. Ja. Also es kommt dann immer gleich Sprache drauf und die Sprache ist dann so das umfassende Spektrum und dieses ist eigentlich dann nur das Trägersignal. Ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Also ich verstand das Trägersignal erst nicht und habe mir versucht, was kann ich mir darunter vorstellen. Und es ist doch vielleicht so ein bisschen so eine, wie wenn man ein Tablett mit Getränken serviert und man sieht den schon auf sich zukommen. Auch dann interessant, weiß man, ja? Jetzt kommt es gleich und das ist meins und freue mich dann schon auf den Genuss dessen, was ich bestellt habe, so ein bisschen. Und jetzt, genau, ist er da. Ja? Und dieses, man hat das beim Radio früher auf Kurzwelle, da war Rauschen, wenn niemand gesendet hat, aber wenn die ihren Sender eingeschaltet haben, dann war plötzlich eine Stille. Und das war die Trägerstille. Das war, da wurde zwar nichts gefunkt, aber es war schon Ruhe und nicht mehr das Rauschen. Toll. Und das ist so irgendwie so dieses Modulieren, glaube ich, ist das in der Physik. Also man hat ein Signal und da moduliert man dann die Information auf. Ich meine, ich erinnere mich ja da auch ein bisschen an einen Jingle, den ich für dich damals aufgenommen habe. Für das Radio. 1476. Jawohl. Auf Mittelwelle, genau. Und ja, das war eben in diesen Rauschen deine Flöte, die da aufgetaucht ist. Kannst du noch auswendig? Also ich kann es, es war eine Estampita, also ein mittelalterliches Stück mit, ich glaube, 2 Flöten gleichzeitig gespielt, so irgendwie. Der war großartig, ich habe ihn 1000-mal gehört, weil er einfach allen unseren Sendungen vorangestellt war. Ja. Und man hat sich nicht müde gehört dran. Und dann kann es auch so Zwischending geben. Da-da-da-dam, da-dam, da-dam. Genau, genau. Es war echt gut. Also das war Audiologo von Radio 1476. Ja, das war cool. Und das verbindet und verknüpft mich jetzt auch thematisch mit heute, weil solche Estampita, solche mittelalterlichen Spielmannstänze sich ja auch mit kleinen rhythmischen Bausteinen beschäftigen, also überhaupt alles, was so mit Tänzen, Rundtänzen und auch Unterhaltungsmusik die wenig Materialbedarf sozusagen beschäftigt. Und das verbindet uns ja heute mit Minimal Music Episode 019. Genau, du hast dir was überlegt, ein schönes Programm. Das beginnt im Wesentlichen in den 1960er Jahren, 1964. Ja, 1964 in den USA hat Terry Riley, ein Komponist der damaligen Stunde, ein Stück uraufgeführt in San Francisco, genau. In C hieß das einfach. Und es war so, ja, ein Aufführungssaal mit 150 Zuhörern. Die Lichter gingen aus. Mhm. Zwei Projektoren warfen farbige Lichtkegel und abstrakte Muster an die Wände. Und dann spielten 14 Musiker dieses Stück. Ein C, das immer durchläuft. Ich glaube, du kannst es wieder ausmachen. Ja, ich gewöhne mich gerade daran. Ich habe schon so ins Leere geschaut jetzt. Ja, genau. Und das habe ich mich jetzt auch schon fast gewöhnt, wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde jetzt dieses Stück mitspielen auf dem C, auf meiner Altblockflöte. Was passiert denn früher oder später mit einem selber und mit einem Zuhörer? Genau. Ja, und das ist das, was beabsichtigt ist. Kann man von Absicht sprechen? Gibt es eine Absicht bei dieser Musik? Natürlich, also bei Musik gibt es immer eine Absicht. Genau, also es gibt immer eine Absicht und es gibt auch immer irgendwo einen Masterplan. Und bei Terry Riley, der in dieser Zeit ein Stück sozusagen in die Welt gestellt hat, das sicherlich provokant war, also dass die Hörgewohnheiten der Zuhörer und auch die Spielgewohnheiten der Musiker schon auch auf die Probe gestellt hat, wollte in jedem Fall sicher nicht nichts machen. Also er wollte sicher was bewirken. Aber das Stück dauert ja 40 Minuten. Das heißt, da hat man schon als Konzertbesucher einige Zeit, sich entweder daran zu gewöhnen oder, keine Ahnung, sich im ersten Drittel satt zu hören. Genau, oder sich wegzuträumen oder sich ein- und auszuklinken oder den Fokus wandern zu lassen von einer auf die andere, vielleicht durchhörende Instrumentalstimme. Es entsteht vielleicht mehr Freiheit im Erleben, wenn diese Strukturen so klar durchlaufen, weil man weiß, man kann sich sozusagen drauf verlassen, die sind da, diese Strukturen, wenn ich mal kurz nicht da bin als Zuhörer. Oder man beginnt den Nachbar zu würgen, weil man diesen Strukturen ja nicht entfliehen kann und irgendwie aggressiv wird. Ja, oder man fängt an, mit dem Finger irgendwelche Nasen zu bohren, andere. Ja, andere, genau. Oder Rhythmen mitzutrommeln. Ja, doch. Ja. Oder sich sozusagen mitzubeteiligen an diesen Strukturen, die doch einen vielleicht auch auffordern, etwas zu unternehmen. Ja, ja, das erscheint schon schlüssig, ja. Und du sagst Strukturen, es könnte ja theoretisch ja gar keine Strukturen sein, also einen Ton eine halbe Stunde lang zu spielen, Anfang, Ende, das wäre dann so gar keine Struktur, die Auflösung der Struktur. Ja, das war im Grunde genommen schon auch ein bisschen diese Zeit, wo also auch politisch sich ja viel getan hat. Ne? Die 68er-Bewegung war da nicht mehr weit. Gerade in den USA war diese Bewegung der Flower Power. Flower Power, auch die Bewegung der schwarzen Afroamerikaner. Es war eine Zeit der ich glaube auch der Kennedys, also diese Dynastien, die so festgefahrene politische Strukturen auch nach außen hin immer verteidigt haben und Kalter Krieg, also es war schon vieles einerseits festgefroren, also quasi stabile, aber eigentlich ungute Situationen und andererseits aber viel Aufbruch da. Mondlandung und Sputnik und… Ja, eigentlich schon eine wahnsinnige Zeit, so wie heute ja auch, aber also der Wahnsinn von damals und mit herkömmlichen Strukturen wie Harmonieverläufen, mit melodischen Entwicklungen, mit Modulationen, die in Zeitabläufen stattfinden, an die man schon gewöhnt war oder auch Atonales, also auch Musik, die von Harmonie sich komplett entfernt hat, aber trotzdem in einem melodischen Verläufe sich beschäftigt hat. Also die zweite Wiener Schule hatten wir ja auch schon angesprochen. Das hat diese Minimal Music oder diese Kompositionen in der ersten Stunde sozusagen, haben das ja auch mal aufgebrochen. Aber die klingt jetzt sehr gefällig, also diese, genau, was wir jetzt gehört haben. Das meine ich eben. Also es war jetzt sozusagen weder die Tradition im Anschluss an ein atonales Weiterentwickeln, aber es war auch kein Weiterentwickeln einer Struktur, die in Atembögen schwingt, die nachvollziehbare Anfangs- und Endmotive hat. Ja, dieses ewige Weiterlaufen hat auch was Maschinelles. Es hat auch etwas fast Versklavendes der Musiker oder der Musik an sich. Also es ist schon ein bisschen auch eine leichte, für mich so auch manchmal Bedrohung, die da mitspielt. Ja? Weil man doch immer wieder auch ein bisschen so das Gefühl hat, es passiert vielleicht doch etwas anderes als das, was schon die letzten 20 Minuten passiert ist. Oder es passiert nie wieder etwas anderes, ja. Aber auch das ist ja eine Bedrohung. Ist auch eine Bedrohung, genau. Ja. Dieses Gefühl, wenn man mit dem Schlauchboot am Fluss fährt und dann hofft, hinter der nächsten Kurve wird alles anders und es ist wieder genauso wie vorher. Aber dennoch, die Kurven sind schon wichtig in der Geschichte. Und die gibt's ja da auch bei dieser Musik, weil wenn man, glaube ich, einmal ein bisschen mitschwingt in diesen Mustern, ändert sich ja dann doch was. Ja, also es werden schon sozusagen auf lange Zeit oder auf lange Zeitverläufe kleine Veränderungen, die sich so wie schleichend bemerkbar machen oder Veränderungen, die durch minimalste Veränderungen in diesen Mustern, in diesen Patterns stattfinden, die dann im Kontext schon eine Fluktuation, einen Flow, eine Entwicklung darstellen. Es ist jetzt nicht ein Maschinengeräusch einer Nähmaschine aus einer Textilindustriefirma aufgenommen für 40 Minuten, ja, wobei auch da sich Flows entwickeln, wenn Menschen an den Maschinen sitzen und Arbeitsabläufe steuern, aber wenn alles maschinell ist, dann hat eigentlich eine Abweichung da keinen Platz. Also eigentlich, so denke ich mir, ist es ja der Plan der Techniker, Abweichungen zu vermeiden. Aber wenn ich etwas mit Minimal Music verbinde, dann ist es eben wirklich dieses Wiederholende, diese Muster, und das macht sie einzigartig. Also keine Angst vor Mustern, vor Mustern, die sich ständig ist schon ein bisschen vorwurfsvoll, die sich immerwährend wiederholen mit diesen Variationen dann auch dazu. Ja, ich meine, in dieser Aufführung dieses Uhrwerkes sozusagen in C, unter diesen 14 Musikern befand sich auch Steve Reich, auch einer der großen Minimal Music Komponisten, Amerikaner, und der hat dann 1968, und das ist eben auch schon so ein Jahresdatum, ein Manifest. Ist immer gut, Manifest ist super. Ja, okay. Wir sollten auch mal ein Manifest schreiben, Elisabeth. Ich weiß gar nicht, genau, man schreibt das, ne? Man gründet das nicht. Das wird in die Welt genagelt, ein Manifest. Ja, das sind einfach zu, das ist eine Aussage, also eine mehrwertige Aussage. Ja. Das ist ein Manifest, ja. Ein Manifest, Wir machen das so. Wir halten das so. Ist das auch, hat das Luther auch gemacht mit seinen Augsburger Thesen? Das weiß ich nicht genau. Also da kenne ich mich zu wenig aus in der Religionsgeschichte. Mhm. Aber ich kenne ein Manifest von der Künstlergruppe Übermorgen, die so Internetkunst machen, so Internetkunst, also die Internetkunst machen. Und die haben auch ein Manifest gemacht und ich habe genau gewusst, wovon sie sprechen. Und wir könnten auch ein Manifest machen. Ja, okay. Das ist echt Klötze in die Landschaft rammen. Ja, ich glaube, da bin ich nicht so der Typ dazu. Ah, ich schon. Glaub ich, Lothar. Ein Jahr ohne, ein Vierjahresablauf ohne Manifest war ein schlechter Vierjahresablauf. Okay, und ich hab jetzt gedacht, du nicht du, jedes du, Jahr. Du verfolgst diesen Satz weiter, ein Jahr ohne Manifest ist ein gutes Jahr. Nein. Das wäre auch interessant. Ja, das ist gut. Aber es werden viel zu wenig Manifeste gemacht. Also es hat man immer so Plan A, SPÖ und so weiter. Das ist ein Plan, ja. Aber ein Manifest, ich meine, kommunistisches Manifest. Wollte gerade sagen, genau das. Ja? Ich meine, die Technokraten, die scheuen sich ja vor Manifesten oder das neoliberale Manifest, das gibt es ja nicht. Also ich finde, das ist feig. Also ein Manifest ist auch angreifbar, da kann man dann dagegenhalten und sagen, also ja eh, aber so mit mir nicht dabei. Nicht, das stimmt. Deswegen wahrscheinlich war Steve Reich auch ein stolzer Mensch. Mhm. Bravo, bin ich voll also, bei ihm. Ja. Also wenn man so Interviews mit ihm anschaut, in meinen Recherchen habe ich doch ein paar gefunden, dann ist das schon ein sehr... wie soll man sagen, in sich nicht ruhender, schon auch, aber sehr kommunikativer Typ, ist jetzt glaube ich 80 und hat eben in diesem Manifest übertitelt Music as a Gradual Process. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon fast alles aus, was man irgendwie da auch zu seiner Musik sagen kann. Andererseits, dass er daran interessiert ist, dass er irgendwie Prozesse hört, während die Musik klingt. Und das meint er vielleicht auch ein bisschen in der Hinsicht, wenn ich jetzt Wagner-Opern höre, die ja auch irre lang sind, vielleicht oder andere Musik, die Länge und Entwicklung hat, dann analysiere ich vieles doch erst rückblickend oder rückhörend. Ne? Also ich höre ein Stück und dann wirkt es in mir nach und dann erkenne ich Strukturen, die mir dann rückwirkend Aufschluss geben über eben die Struktur, über die Länge, über Absichten und so weiter. Kannst du das nachvollziehen? Absolut. Und wir werden das Manifest verlinken. Das sind nämlich zwei recht lässig zu lesende Seiten in englischer Sprache. Und er beginnt im ersten Satz eigentlich völlig andersartig, als ich erwartet hätte. Music as a gradual process, das ist die Überschrift. I do not mean the process of composition, but rather pieces of music that are literally processes. Ich meine, etwas anzufangen mit I do not mean, also das, was er nicht meint, da mal reinzuwerfen, wo alle gespannt lauschen, was kommt da jetzt für ein arger erster Satz? Einmal so praktisch mit der schiefen Ebene reinzukommen, also um das Bierfass da hinaufzurollen, I do not mean, also finde ich hübsch. Ist auch nett, gell? Ja. Ja, und eben so in diesen Interviews, man merkt schon, er ist sehr wortgewandt, unterhält sich gerne, lässt sich gerne interviewen. Und er hat, und das fand ich auch, aufschlussreich, sich viel eben als Percussionist betätigt. Er ist sehr bekannt für schon auch seine Klavierstücke, wobei eben dann das Klavier und Schlagwerk ja sich sehr nahe sind. Also Klavier ist ja unter anderem auch ein Schlaginstrument, wird ja auch angeschlagen, die Saite. Und er hat sich viel mit Rhythmen beschäftigt, auch mit Rhythmen aus dem afrikanischen Raum, war in Ghana, hat sich von balinesischen, wie heißen diese Orchester? Gamelan. Gamelan-Orchestern oder dieses Klingling inspirieren lassen. Ja. Genau, die ja auch viel Instrumentarium verwenden, das sehr ähnlich klingt, aber doch nicht ganz. Mhm. Ja. Die viele Rhythmen eben polyrhythmisch miteinander kommunizieren und vor allem eben auch ghanesische oder eben afrikanische Rhythmen, die schon diesen Anspruch an Repetition haben, die einen in eine andere Sphäre versetzen kann. Das ist jetzt Steve Reich mit Holz. Music for Pieces of Wood. Genau. Man sieht auf diesem YouTube-Film fünf Männer auf der Bühne, die eben auf Holzstöcken schlagen. Und eigentlich ist man da sofort drinnen, oder? Brauchst du da eine Einschwingphase als Zuhörer? Nö, das geht automatisch. Also Rhythmus würde ich jetzt mal so behaupten, also wenn es diese Streitpunkte gibt, ja, das war zuerst die Henne und das Ei oder Rhythmus und Melodie, würde ich eher auf Rhythmus tippen. Aber ich meine, das ist ja jetzt eigentlich üblicherweise, hätte ich das jetzt als Grundlage gesehen oder gehört, wenn da jetzt eine Stimme kommt, die da drüber geht, dann würde mich das nicht wundern, aber die bleiben ja dabei, da kommt ja nie eine Stimme. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen manifestigartig, dass man das auch aushält und macht. Ja, aber es provoziert einen eben auch dann irgendwie aktiv zu werden. Also das provoziert einen ja schon selber irgendwann mal anzufangen, ein A oder ein O darüber zu singen. Ja? Eben, ja, oder, ja. Das darf man? Also, ich würde mal sagen, Konzert nicht, aber. Es gibt schon Regeln irgendwie des Anstandes, aber das hat er doch selbst auch gewusst, dass das provoziert. Ne? Schau, jetzt kommen die hohen Töne plötzlich dazu. Mhm. Genau. Ja, das kann man, wir werden es verlinken, kann man es in Ruhe anhören. Zu lange möchte ich da nicht draufbleiben, um da irgendwelche Urheberrechtsgeschichten nicht zu verletzen. Ja. Aber als Empfehlung finde ich, ist es sicher fein, sich dann näher anzuschauen. Ich meine, wenn man jetzt selber denkt, das kann ich auch, ne? Also ich versuche da ein paar Menschen zusammenzutrommeln, die dann unter Anweisung so verschiedene Patterns spielen, dann wird man schon auch nach einer gewissen Zeit irgendwie merken, es ist eben absolut diese große Schwierigkeit, dran zu bleiben und sich nicht zu verändern und diesen Anweisungen auch wirklich ganz treu zu bleiben und nicht die Spannung zu verlieren oder eben ausbrechen zu wollen und diese Disziplin da zu verfolgen, ist unglaublich schwierig. Das sage ich jetzt auch so ein bisschen aus meiner Sicht. Wenn ich solche Stücke, also Stücke, die mit minimalen Bausteinen arbeiten, also mit kleinen Patterns, die sich regelmäßig wiederholen, man kann sich da einfach überhaupt keine Fehler erlauben, weil dann ist man eben sofort aus der Spur und genau das sollte man eben nicht sein. Aber glaubst du, dass man Fehler überhaupt hört? Ja, also wenn ich über einen Puls stolpere zum Beispiel, ja, und dann aus dem Puls bin, dann interveniere ich ja ganz konkret auch den Puls der anderen. Oder ich mache dem Zuhörer aufmerksam darauf, dass jetzt sich der Puls geändert hat. Aber Beispiel. Es könnte ja Teil der Geschichte sein. Ich würde es als Zuhörer jetzt nicht bemerken, schätze mal. Naja, wenn du professionell genug bist, das so im Griff zu haben, also so über den Dingen zu stehen, dass es dir gelingt, das charmant und vor allem auch unaufgeregt zu umschiffen, ja, dann würde ich mal meinen, ist das nicht so das große Problem. Aber es macht für einen selber als Spieler schon einen Unterschied, ob man Freiheit im Ausrutschen hat, ja, ob man sich die erlauben kann, kompositorisch und auch von den Anweisungen her, oder ob es nicht erlaubt ist. Also ich dürfte vielleicht in der ganz kurz jetzt hier einhaken, weil ich habe ein Stück von Christian Diendorfer geübt. Ich habe gehofft, dass du das jetzt bringst, ja? Also einbringst. Ja, ja, ich habe das schon geübt, aber auch vielleicht nicht so viel, wie es bräuchte, einerseits. Andererseits, es heißt Minimal Fugue für Altblockflöte Solo und die Anweisung am Anfang steht Presto Meccanico, ja, also sehr schnell und mechanisch. Und die Metronomzahl ist angegeben auf 184. Das hat mich schon mal in den ersten Momenten gedacht, das kriege ich sowieso nicht hin. Ja? Und ist das aufgeschrieben, dass es dich zum Wahnsinn treibt oder ist das in irgendeiner Weise notiert, dass du das gut verarbeiten kannst? Also intellektuell oder halt gehirntechnisch? Es ist so, dass ich mal momentan im ersten Moment 184 als Puls gebar. Aha. Das ist eigentlich mir zu schnell. Ja? Ich spiele es einmal kurz im Metronom an. Das ist ein Pulsgeber 184. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Und worauf ich so ein bisschen getimed bin, jetzt so in diesem Stück maximal, ist 150. Ich mache das mal. Ja, schon deutlich entspannter. Mhm. Und ich würde jetzt mal in diesem Puls mal versuchen, einen Teil zu spielen und alle Fehler und alles, was passiert, mal gelten lassen. Mhm. Und dann vielleicht irgendwie einen Versuch starten, wo ich das Originaltempo versuche zu spielen, auch nur teilweise. Und dann vielleicht ein Tempo, in dem ich mich absolut sicher fühle, wie wirkt das dann, das Stück, okay, oder ein Teil des Stückes. Ja? Also ich mache jetzt mal mein Tempo, das ich mir antrainiert habe, 150, wo ich sagen kann, okay, das kann ich vielleicht so ein bisschen durchhalten. Also, Minimal Fugue. Okay, so, und jetzt fängt es an. Dass ich mich verspiele, ich fange nochmal da hier einzusteigen. Und so weiter und so fort, ja. Also, ich finde es sehr schwierig. Wow, du bist gar nicht außer Atem? Ach nee, außer Atem bin ich nicht, aber ein bisschen frustriert, dass das so schnell wieder verloren geht, dieses Sicherheitsgefühl, ja. Du hast sehr ruhig einfach dein Ding gemacht, geatmet, aber ganz wilde Sachen jetzt produziert. Und das, naja, das war für mich sehr interessant zu hören, wie ruhig, okay, du das abarbeitest. Ja, ich meine, das muss man trainieren. Also das ist, je schneller die Finger und je schneller die Zunge, desto ruhiger muss der Puls, also der Atemfluss sein, das innere Gefühl. Weil wenn man selber jetzt den Puls auch noch, also den Adrenalinspiegel sozusagen dem auch noch angleicht, dann führt es wirklich zu Unkoordiniertheiten, was es jetzt in meinem Fall auch schon gemacht hat, ja. Aber das muss man sich antrainieren, genau. Woher kam denn dieses Tututututu? War das ein Gerät oder warst das auch du? Also ich verwende zwei Parameter. Finger, ein Fingerpattern. Ah, genau, das war's, ja? Ja, ein Fingerpattern. Das wechselt dann mal. Und wenn ich das jetzt mit Luft mache, dann hört man auch. Das eine Pattern und das andere Pattern ist. Eine andere Harmonie. Aha. Und dann habe ich verschiedene Zungenartikulationsansätze, also ein hartes T, also ein Slap, ein Akzent, der dann den Ton überblasen lässt. Oder wenn ich ihn aufmache oder. Und dadurch entstehen eben noch andere Obertonakzente. Und wie änderst du die Geschwindigkeit? Nein, die Geschwindigkeit bleibt immer gleich. Also die Finger sind, machen immer das Gleiche. Und nur die Zunge macht. Also. War ja. Der erste Rhythmus. Der zweite Rhythmus war dann verkleinert. Aber wie kommst du, du hast ja gesagt, du machst es mit 150 Puls und ja, dann genau. Mit mehr. Wie änderst du das, dass du dann das höher schaltest? Nicht währenddessen. Nicht währenddessen. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Puls, den vorgeschriebenen Puls 184 nehmen würde. Mhm. Okay, ich steige mal in der Mitte wo ein. Dann bam, bam, bam. Also du eintakten schon vorher ein auf eine bestimmte Pulsgeschwindigkeit. Genau. Und angefangen zu üben, sage ich jetzt mal plakativ, habe ich wirklich. Mhm. Und so weiter und so fort, ja. Und das durchzuhalten auf 3 Minuten, wir haben es verlinkt, das Stück, ich weiß nicht mehr, wer das interpretiert hat, merkt man dann schon in einer Höchstgeschwindigkeit, das wirklich auch von 0 bis 100 durchzuspielen, da bin ich jetzt so vielleicht bei 80% angelangt oder bei 70%. Und worauf kommt es da beim Lernen oder beim Üben oder beim Vorbereiten an? In den ganzen Körper? Oder locker zu bleiben. Ja, eigentlich ist das Wichtigste, locker zu bleiben und konzentriert zu bleiben. Also, dass die Finger locker werden, dass man nicht anfängt, sich irgendwo zu verkrampfen, weil dadurch sofort eine Muskelblockade irgendwie im rechten Finger, links Zeigefinger entsteht zum Beispiel nur. Ja. Und wenn der dann nicht mehr richtig seiner Geschwindigkeit schlägt, dann ist man schon wieder draußen. Genau, dass die Zunge gut platziert ist und sich nicht die Zungenwurzel nicht zu tief sitzt, sodass diese Akzente schnell und präzise kommen und schon auch von tieferer Geschwindigkeit auf eine höhere Geschwindigkeit sich langsam hochzuschrauben, aber schon auch immer wieder Passagen einzufügen, die so ein bisschen dieses Highspeed provozieren, vielleicht ähnlich wie du dich auf einen Marathon vorbereitet hast. Ich glaube, ich denke ja, jeder könnte das ja machen, wenn es nur langsam genug ist, vielleicht. Aber dann, es ist dann nicht das Gleiche, einfach nur schneller. Weil so ein bisschen, wenn man mit einem Auto über eine Schotterstraße fährt mit Schlaglöchern, da gibt es halt doch einmal irgendeine Geschwindigkeit, wo man dann drüber fliegt und nicht in jedes gottverdammte Loch reinfährt. Also wenn ich langsam das übe, werde ich nicht das erleben, wenn ich es schnell mache. Nein, und das ist... das ist vielleicht dieses Prinzip auch der Loops oder auch dieser Trance-Zustände, in die man kommt. Ja. Es braucht schon eine gewisse Geschwindigkeit, wobei das auch nicht, ich sage jetzt mal, das ist auch keine Neuerfindung der Minimal Music, also diese ganzen Virtuosen, Paganini, Vivaldi, wenn man Geiger zusieht, wenn die Paganini-Kapritschen spielen, dann muss man sagen, die sind auch woanders gelandet dann, während sie da spielen. Also und man ist als Zuhörer auch beeindruckt von der Geschwindigkeit und dem schnellen Ablauf der Töne, die man alle gar nicht mehr einzeln wahrnehmen kann und so weiter. Dann auch die Königin der Nacht. Ist auch, ja. Genau, ist auch ein Phänomen. Also das ist sicher nicht eine exklusive Ausdrucksform der Minimal Music, aber vielleicht schon, dass es eben in den hörbaren Entwicklungen da bleibt, direkt im Geschehen bleibt. Sagt Drogen, ist das ein Thema bei Musikern, die das machen? Also ich denke, keine Ahnung, es gibt ja Menschen, die nehmen... Amphetamine, Kokain, ich kenne mich nicht gut aus, aber da könnte man das Ganze ja viel leichter blasen, machen, also, spielen. Ich bin, ich weiß, ich habe noch die nie, Szene? Ich habe noch nie im Ecstasy-Rausch irgendwie ein Stück gespielt. Ja, aber das wäre ja denkbar, also was oder? Ich weiß nur ein bisschen, welchen Einfluss zum Beispiel Alkohol hat. Ja. Keine also, guten, schätze ich, oder? Nein, also das macht man zweimal, dass man ein kleines Bier vorm Konzert trinkt, wenn man denkt, irgendwie man ist aufgeregt, um ein bisschen so unterzukommen und dann merkt man, die Reaktionsfähigkeit ist nicht mehr da. Fertig. Ja. Und andersrum genauso, also irgendwie, wenn man zu müde ist und dann irgendwie vorher noch einen Espresso trinkt, ist auch schlecht. Aha. Weil dann fängt das Herz irgendwie auf einmal viel schneller an zu schlagen. Oder, also in meinem Fall, jeder hat da irgendwo eine andere Toleranzgrenze natürlich, ja. Aber es leidet in jedem Fall die Konzentrationsfähigkeit darunter. Oder vielleicht auch die verzögerte Wahrnehmung. Ne? Ich meine, wenn ich im Psychedelic-Rausch meine Wahrnehmung verdopple oder verdreifache, keine Ahnung, ja, und zeitverzögert in einer Slow-Motion-Gefühl bin und ich soll dann sowas spielen, dann kommt vielleicht wirklich, also eine 3-Stunden-Version raus. Ja, ne? Aber andersherum vielleicht. Also wenn es irgendwelche Amphetamine gibt für Kampfjet-Piloten, dass die möglichst flink schauen können, dann wird es ja wahrscheinlich irgendwas geben für Flötenspielerinnen, die möglichst flink spielen wollen. Ja. Ist nicht Frage, nachhaltig, ja. Also nicht nachhaltig und vielleicht ist es auch gar nicht das, was man möchte, als Spieler, sich fremdbestimmen zu müssen. Also es gibt schon, wie soll man sagen, es gibt schon Gerüchte, ja. Ja, erzähl dass ein es Beta-Blocker gibt. Nee, aber da geht es in die andere Richtung, ne? die Nervosität einzugrenzen. Ach so, mit der Nervosität umzugehen. Okay, das ist ja eine Gruppe. Aber das ist die eine Gruppe. Die Spielflinkheit-Technik, weil wenn du das eben wirklich so spielst, wie du es gezeigt hast, also das wäre schon verführerisch, wenn man sich da eine Abkürzung machen könnte. Also ich habe da ehrlich gesagt wirklich nicht dran gedacht. Mhm. Ehrlich. Dann mach's nicht. Aber nein, weil irgendwie, es ist ja auch diese Herausforderung, kriege ich das hin oder nicht? Ja? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre kein Langstrecken Typ, der sich dopt, um das durchzuhalten, weil das würde ich mir vor mir selbst sozusagen, also wie ich auch kein E-Bike-Fahrer bin. Ja. Wow, also, sind wir jetzt vor 2 Wochen gefahren, das Letzte ist es, wirklich, du fährst den Berg hinauf nicht. und spürst nichts dabei. Also eben, das weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ja? Nein. Also kann ich auch, aber ich meine, das Wort ist ja dopen, also dopen in der Musik? Wirklich, dass man Höchstleistungen machen kann für diese Konzertviertelstunde oder halbe Stunde oder Dreiviertelstunde? Du wüsstest davon, wenn es wäre. Wenn ich oder meine Kollegen oder in meinem näheren Umfeld, dann wüsste ich davon. Ja. Und du weißt nichts davon? Also ich nicht. Ja. Okay, na, aber ist wahrscheinlich kein Thema. Aber ich habe auch eigentlich nicht unbedingt irgendwie in dieser Schiene, in dieser Ebene zu tun mit Musikern, die dann sozusagen die Carnegie Hall bespielen oder in Stadien auftreten irgendwie mit 100.000 Fans. Also diese Liga, mit der bin ich eigentlich nicht so vertraut. Ja. Andererseits ist der Adrenalinspiegel, wenn ich vor dem Fachpublikum spiele und ich weiß genau, da sitzen jetzt irgendwie 5 Fachkollegen drinnen und irgendwie noch 5 Komponisten, die ich auch kenne, bin ich auch entsprechend nervös. Ja. Minimal Flut mit 12 Milligramm Ritalin. In der Partitur festgeschrieben. Also ich hab ja einen Partner, der in der Psychiatrie tätig ist und vielleicht könnten wir da mal so eine ganz dezidiert geführte Untersuchung, also eine Studie anstreben, die wir dann da einfließen lassen können bei einer anderen Episode, die Erfahrungen mit Ritalin oder so. Ja, gut. Aber genau, diese Trance und dieser Zustand der Trance, das ist natürlich schon wichtig. Und Trance zu erzeugen, und da bin ich jetzt auch auf der, sage ich, anderen Seite der Minimal Music, nämlich auf der Minimal Music, die mit Verlangsamungen arbeitet, also mit Tonverlängerungen, mit Drones, eine Struktur, einen Ton Verlauf so runterzubrechen, dass sozusagen mehr oder weniger Flächen übrig bleiben, die sich sehr langsam fortbewegen und entwickeln. Also das krasse Gegenteil, aber das war genau trotzdem eben auch dieser Ansatz der Minimalisten, sich mit dem ganz anderen Gegenteil zu beschäftigen. Gehört da dieses längste Musikstück der Welt mit 600 Jahren und alle 100 oder 20 Jahre wird auf der Orgel der Ton gewechselt, auch dazu? Philipp Glass, glaube ich. Ja, genau, natürlich, genau. Also das ist auch Minimal Music. Jedenfalls, also alles, was sich im Kleinsten verändert, ja, und ob das jetzt… Im Kleinsten ist gut, ja. Oder im Größten, Ja, ja. Also, ne? Ja, ja. im größtmöglichen Zeitverlauf verändert. Und Philipp Glass ist schon vielleicht, also auch in dieser Zeit anzusiedeln, in den 60er Jahren, also mit seinen Anfängen, der vielleicht so am populistischsten auch seine Musik unter die Menschen gebracht hat. Ne? Also, populistisch, das klingt ja schon ein bisschen nach Vorwurf. Nein, nicht unbedingt, aber er hat sich eben auch viel in der Filmmusik zum Beispiel auch eingebracht. Er hat Opern geschrieben, die durchaus im Repertoire von innovativen Theatern sind. Also das Theater Basel zum Beispiel hat letztes Jahr auch seine Oper Satyagraha gespielt. Also ja, kann man sagen, sind schon große Werke mit viel Beteiligung, ja. Mhm. Er hat einen Film vertont, Kojanishkatsi, keine Ahnung, jetzt klingt es ein bisschen finnisch. Für mich so ein bisschen leicht, ja, esoterisch angehaucht und da kommt dann wiederum auch diese Meditationspraktik und die Beschäftigung mit der indischen Musik auch mit hinein. Und da sind wir dann eigentlich auch wieder bei Hippies, bei Trance, ja, ich meine, auch die Beatles haben sich irgendwie mit indischer Musik beschäftigt. Das hat auch Lamonte Young gemacht, auch ein Minimalist, der, kann man schon sagen, irgendwie ein bisschen esoterisch daherkommt, ja, in seiner Ausdrucksweise. Könnte man vielleicht mal kurz reinhören. Ja, wo hören wir da rein noch einmal? Ich habe Lamonte Young verlinkt, ein Interview und da sind auch Stücke drinnen. Er hat auch unter anderem einen indischen Tabla-Spieler sich so als Lehrmeister gesucht oder gefunden, wie auch immer. Und wenn man so indische Tabla-Spieler sich nur vorstellt, wie die spielen, das ist schon auch, ne, viele klein strukturierte Rhythmen, die über lange Zeit sich entwickeln und einen schon auch in Trance versetzen. Ja. Ja, und so auch der Derwisch, der sich dreht. Genau, ist ähnlich, genau. Aber wenn wir jetzt nochmal, also da habe ich jetzt nochmal einen Link mitgeschickt, Master of Drone. Warte, jetzt sind wir noch beim Indischen, auf der Seite eben, die du, Lamonte Young. Genau, Red Bull Music Academy. Die sind in der Musik auch drinnen, ich dachte, die sind nur beim Motorsport und irgendwas Wahnsinniges fliegen. Ja, Red Bull in der Musik, ja, das ist ja unglaublich. Ja. Sachen hört man da schon wieder von dir. Ustad Ali Akbar Khan, Raga Pilu. Dass das attraktiv ist, wenn man von einem westlichen Kulturkreis kommt und von seinen Eltern ständig angehalten wurde, mehr zu lernen und die Firma dann zu übernehmen, das erscheint doch sehr naheliegend. Ja, oder in der Fabrik sitzt, ne, und irgendwie Autoteile zusammenschraubt in Detroit oder sonst irgendwo. Genau, sich ein bisschen wegzuhören und zu spielen auch. Aber wenn du auf dieser Seite weiter nach unten wanderst, dann müsste auch nochmal so ein Original. The Well-Tuned Piano, Lamonte Young. Ja, okay. Genau. Mhm. Genau. Ja, der Mann sieht aus, als hätte er alle Zeit der Welt. Und keinen Friseur gesehen, schon lange nicht mehr. Ah, verstehe. Genau. Ja. Da höre ich ein bisschen so diese Verbindung zur Filmmusik. Wer hat denn da diese Filmmusik? Newman? Ja, das Piano. Genau, das Piano. Und das können nämlich auch Leute spielen, die gerne Klavier spielen, die kriegen dann irgendwie Noten davon her und die können Michael Newman, das auch selbst beibringen. Mhm. Genau. Und unter anderem ist auch, Michael Newman ist auch einer, der mit minimalistischen Elementen viel, ja, Stimmung erzeugt auch. Das klingt schon wieder populistisch, gell? Ja, aber das ist ja vielleicht auch genau, wie soll ich sagen, das sind der Sache, ne? Genau. Das ist jetzt beliebig aus YouTube und zwar hier jetzt von Oliver Taylor. Mhm. Ja, da hast du sofort, also diese Bilder von dieser Frau, die da am Strand sitzt und auf dem verstimmten Klavier, das da irgendwie, sie selber ist ja eigentlich gehörlos und wie sie da spielt und spürt und einerseits natürlich, aber auch eigentlich hätten wir diesen Film ja reinbringen sollen in unsere Episode das wohltemperierte oder verstimmte Klavier, ja. Mhm. Das ist ein bisschen wohltemperiertes Klavier, das wir da gerade hören. Aha. Aber das hat eben jetzt da auch Monte Young bewusst gemacht, ne? Ja. Mikrotonalität mit hineingebracht. Und die gab es in der Form, in dieser Wahrnehmung in den 60er Jahren ja so in der europäischen Musik nicht. Mhm. Also das kam dann schon als Einfluss aus dem indischen Musikkreis, also diese Inspiration von außereuropäischer Musik, die war da schon stark. Sag, was ist denn da, Stichwort Populismus, in Köln passiert bei der Philharmonie? Das war doch gerade erst einmal vor 2-3 Jahren, ein Konzert wurde abgebrochen. Aber warum eigentlich? Ich meine, Steve Reich war da dabei, an den hätte man sich doch diese letzten Jahrzehnte schon gewöhnen können. Was ist da passiert? Ich finde es nett, dass du das jetzt ansprichst, weil du hast das letzte Mal gesagt, wie du mich gebeten hast, eine Höraufgabe zu bekommen. Und sage ich, ja, guckst einfach mal, was du findest. Und dann sagst du, ja, aber ich werde da immer früher oder später dann irgendwie total nervös oder aggressiv. Oder irgendwann muss ich dann aufhören zu hören oder so irgendwie. Also doch etwas, was dich so ganz konkret, so ganz schnell in eine... Sehr schnell. Ja. Sehr schnell, genau, auch in eine aufgebrachte Stimmung gebracht hat. Irgendwie vielleicht schon. Ich kann es auch nicht so ganz verstehen. Also der iranische Cembalist, der damals gespielt hat mit der Camerata Köln oder Concerto Köln, also eine alte Musikformation. Sie haben Karl Philipp Emanuel Bach und auch Johann Sebastian Bach gespielt und mit zeitgenössischen eben Minimalisten kombiniert. Gorecki, Henry Mikolai Gorecki ist auch ein Minimalist und Steve Reich eben. Und diese Konfrontation von alter und neuer Musik ist ja eigentlich auch eine Strategie, die ist auch nicht mehr ganz neu, ne? Also das passiert ja auch oft. Schließlich, als der Künstler 5-6 Minuten des Original 16 Minuten langen Stücks absolviert hatte, erzwangen Lachen, Klatschen, Pfeifen und andere Geräusche des Missfallens den Abbruch der Darbietung. Ja, obwohl noch ein Cembalo-Konzert des Bachsohns auf der Agenda stand, ergriffen nicht wenige Zuhörer die Flucht, sagt der Kölner Stadtanzeiger. Aha. Ja, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen auch, was man sich erwartet, wenn man wohin geht. Also ich habe dieses Piano Face auch verlinkt, ja, mit Visualization. Ja, okay. Das ist das, oder? Ja. Also, das dauert 6 Minuten, wenn du die Kölner zum Wahnsinn treibst. Dann hast du gewonnen, glaube ich, wenn du das schaffst, dass die Leute zu pfeifen beginnen. Also, er hat es so interpretiert mit Cembalo und Tonband, weil sonst sind es ja zwei Pianisten. Mhm. Also Piano 1, Piano 2. Vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied, dass man nicht so viel performatives Geschehen auf der Bühne wahrnehmen kann. Es kann auch sein, dass sowas auch einen Unterschied macht. Ich springe mal 4 Minuten nach vor. Ja. Aber es hat sich die Harmonie verändert, ne? Ja, ja, klar. Der Fluss ist anders geworden. Ja, ja. Und noch einmal in die letzte Minute, also die letzte halbe. Dann wird es wieder. Wird es wieder weniger eigentlich. Es faded out, aus. Aber ich auch sagen muss, ich werde auch so ein bisschen manchmal leicht nervös, wenn ich in Filmen so ewig lange Kameraeinstellungen sehe von der, sozusagen, ich denke jetzt da sofort eben an so eine Einstellung, ein großer, breiter Fluss und ich habe dann irgendwie in einem Film irgendwie vielleicht da 10 Minuten so eine Flusseinstellung, werde ich innerlich auch leicht nervös. Mhm. Ja, und es gab auch schon Filme, da bin ich rausgegangen, nicht weil sie mir zu brutal waren, sondern weil sie mir zu lange gedauert haben, die Entwicklungen. Das kenne ich schon auch. Die französischen Filme haben da manchmal, ja, wenn so viel geredet wird und qua, qua, qua. So eine Neigung vielleicht. Oh, Wintermärchen, das war ein Film, der ist nicht mehr gegangen, ein französischer Film. Okay, nicht mehr aufgehört. Beziehungsdrama von vorne bis hinten, alle waren nur ständig im Schlamassel. Ja. Also sich nicht befreien können von diesem ewig gleichen Muster, ja. Ja, und ich meine, wieso dann ein Publikum sich dann auch so aggressiv verhält, ist mir wirklich auch ein bisschen ein Rätsel einerseits. Mhm. Andererseits habe ich etwas Ähnliches erlebt vor einer Woche. Mhm. Ich war in Bludenz, Tage für zeitgemäße Musik in Vorarlberg. Zeitgemäß? Die heißen Tage für zeitgemäße Musik, genau. Mhm. Und es war das 30-jährige Jubiläum dort. Ich habe da einen Komponisten gekannt, Alexander Moosbrugger, der hat dort auch kuratiert vor Jahren. Mittlerweile ist eine junge italienische Intendantin dort beschäftigt. Und es war ein Stück, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt im Vorfeld von einer englischen Komponistin, einer jungen. Es war ein Ensemble Proton aus Bern, verschiedenste Instrumente, vor allem sehr tiefe auch Bläser, also so ein Ultra-Kontra Fagott und ein Ultra-Kontra-Klarinette also ich weiß nicht mehr genau, wie man das dann bezeichnet, also wirklich Ultra-Kontra und was war noch dabei? Eine Querflötistin, Geige, Cello und auch Klavier, aber bei dem letzten Stück glaube ich sogar nicht. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, das waren auch ungefähr 23 Minuten, es gab einfach keine Entwicklung. Es waren Episoden immer wieder, also die Streicher waren so leicht verstimmt, so immer auch für mich so leicht das Gefühl, als hätten sie vorher nicht richtig eingestimmt. Ist klar, das war so gewollt, also immer so leicht in der Intonation, nicht sauber, ja. Mhm. Es gab immer wieder schon mal Pausen dazwischen, wo sie dann immer wieder neu angesetzt haben, aber jedes Mal kam sozusagen das gleiche Material wieder oder leicht verändert. Und ich hatte nach ungefähr 8 Minuten das Gefühl, ja, okay, so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt tun soll. Einerseits fühle ich mich angesprochen, im Kollektiv zu bleiben, also in diesem Hörerkollektiv. Andererseits habe ich nicht gewusst, ob vielleicht diese Anweisungen der Komponistin an die Spieler lautet, eventuell, man spielt zu lange, bis der Erste geht. Das war dann auch. Ach, das ist in ja meiner in meiner Ratlosigkeit habe ich dann irgendwann mal gedacht, vielleicht ist das jetzt mein Auftrag, zu gehen, damit es aufhören kann. Das heißt, da wird aber dieser Protest da in Köln Teil der Geschichte, dass man einfach das auch wirklich braucht. Das wäre dann so, ja, Wenn Steve Reich so gedacht hätte oder eben auch der Cembalist, ja. Dann bis der wäre Erste das, pfeift. Mhm. Genau, spiele ich dieses Stück, dann wäre das ja Teil der Performance und dann wäre die Rechnung ja komplett aufgegangen. Ich meine, da gibt es sicher Dörfer oder Städte oder Konzerthäuser, wo die Leute vertrocknen, weil keiner pfeift, weil sie so wohl erzogen sind und einfach sterben. Und dann habe ich Also und dann kommen also diese ganzen verschiedenen auch, wie soll ich sagen, Zwänge, ja, die man da ja. so durchlebt als Zuhörer. Ich habe dann angefangen, mein Glas Wein, das ich mitgenommen habe, habe ich dann im Nachhinein erst gelesen, durfte man nicht in den Konzertsaal mit reinnehmen, habe ich dann versucht, eben auch leicht provokant mal einen Schluck aus dem Glas zu trinken. Dann habe ich meine Freundin, die neben mir gesessen hat, so ein bisschen angeguckt, die war total konzentriert auf die Bühne, dann habe ich die Menschen beobachtet, habe auch dann gemerkt, ah, da fangen die einen oder anderen doch an, sich am Kopf zu kratzen, sich umzusetzen, die Beine von rechts nach links zu überschlagen, sich leicht unauffällig zu bewegen, ja. Und in mir stieg so die Ratlosigkeit hoch, was soll ich jetzt tun? Ich bin wirklich bedrängt. Ich fühle mich definitiv jetzt in der Pflicht, was zu tun, ja. Weil ich sah keinen anderen Ausweg, als aktiv zu werden. Und bin dann schlussendlich nach knapp, also ich glaube, in der 18. Minute dann rausgegangen und dann war das Stück noch 2 Minuten zu Ende. Ich stand draußen und habe dann gedacht, ja, ist das jetzt Zufall? Also dann ging das weiter. Ist das Zufall? Habe ich das jetzt, habe ich jetzt sozusagen den Abend gerettet? Oder war das jetzt zufälligerweise zu Ende? Ich habe dann danach ganz viel und ganz lange auch mit dem Komponisten, der eben da nicht beteiligt war an dem Stück, aber der mir da an der Seite stand, mich da ein bisschen ausgetauscht. Es ging vielen anderen Menschen ähnlich. Ich habe mich aber mit der Komponistin nicht unterhalten und da hatte ich Hemmungen. Ja. Aber mit wem hast du dich ausgetauscht? Mit anderen Komponisten. Mit anderen Komponisten. Ja, genau, und anderen Zuhörern. Naja, das wäre doch jetzt interessant, wenn man die Komponistin für ein Gespräch für eines der kommenden Horchs kriegt. Einfach mal anrufen das ist ja eine interessante Fragestellung. Ja, allerdings. Und da fand ich dann auch, also ganz lange habe ich den Musikern sozusagen auch die Referenz erwiesen. Das ist ja dann das Nächste. Ja. Sozusagen, die mühen sich da ab, so auf die Art. Ich möchte ihnen die Referenz erweisen, da auch wirklich mitzuarbeiten als aktiver Hörer. Das ist jetzt vielleicht zum Beispiel bei diesem Konzert in Köln dann eben nicht passiert. Ja? Also da hat dann das Publikum entschieden, nicht mehr ein Teil dieses Gesamterlebnisses sein zu wollen, also provokant den zu beschimpfen und auszubuhen, dafür er Musik spielt, die er nicht selber geschrieben hat. Er ist ja nur der Interpret, ja? Ja, aber rauszugehen, wie es du getan hast und zu buhen und zu schimpfen, das sind schon zwei verschiedene Reaktionen. Genau, also ich bin sehr diskret schon einfach normal aufgestanden, habe mich in der Reihe daraus gewurschtelt und bin rausgegangen. Nein, also wirklich diskret, ja, aber okay. Schon bestimmt, das ist jetzt ein Zeichen, habe mein Glas Wein mitgenommen. Und aber ich würde jetzt nicht anfangen zu schimpfen oder jemanden auf der Bühne dafür verantwortlich zu machen, dass ich etwas nicht aushalte, weil ich die Möglichkeit habe zu gehen. Ja? Naja, ja, genau, natürlich, ja. Sich rauszunehmen, aber wahrscheinlich ist es die einfache Lösung, sich rauszunehmen. Also da gibt's ja viele, ja. Aber wie sehr man da in diese Höflichkeit und Respekt und Referenz und macht man nicht reinkommt, das hätte ja theoretisch ja nichts mit der Musik zu tun. Nein, und andererseits aber doch wieder mit einer Performance. Also wenn man so überlegt, was sozusagen in vergangenen Zeiten Theater war oder Oper war. Da ist viel gepfiffen worden. Ja, genau, das war ein kommunikatives Erlebnis von denen, die auf der Bühne standen, mit denen, die im Zuschauerraum saßen. Und nicht diese Trennung von die einen machen, die anderen hören zu und dürfen nichts machen. Diese Trennung gab es ja eigentlich erst seit die großen Konzerthäuser seit auch die Vereine gegründet wurden. Naja, es wird ja eh nur geklatscht, wenn jemand bei einem Konzert in der Rheinlandhalle der Schlager singt. Na, Schlager ist jetzt vielleicht gemein, wenn man sagt, aber da wird schon auch das Publikum noch einbezogen, ja. Ja, aber in der ernstzunehmenden Musik und damit beschäftigen wir uns ja eigentlich auch hier in unseren Episoden, also schon mit E-Musik, mit ernsthafter Musik oder auch mit Musik, die einen Anspruch hat. E für ernsthaft. Ja, aber ernst im Sinne von nachhaltig, von nachhaltig, ja, also klatscht da mal nicht mit. Ich weiß es auch nicht. Es ist sehr schwierig, dieser Bereich dieser Publikumsbeteiligung. Ja, ja, aber es gibt sicher so Rituale und Regeln, die man implizit mit dabei hat. Die man kennt. Aber trotzdem gibt es, und vor allem eben in der neuen Musik, und da sind wir vielleicht jetzt wieder auf der Spur, genau eben die Absichten der Komponisten, ja, eben mal was aufzubrechen, mhm, und ganz konkret auch provokant zu sein. Wir hatten ja auch diese Episode mit den Schmerzgrenzen, da ging es ja auch ähnlich bei dem Blutrausch, glaube ich, hieß es, brutale Lautstärken und um ekelhafte Brutalismen, die man sich auch in einem Krimi nicht unbedingt gerne ansieht, und dann kommt es in der Musik vor, ja, und du, ich mache das manchmal in der Mathematik, ich unterrichte so lange, bis der Erste geht. Das ist auch eine gute Methode. Na, aber ich habe da gerade was gesehen, The Japanese Style Originator auf Netflix. Das ist so eine Dokumentationsserie, wie man über japanisches Essen oder Kultur, Gegenstände, und das ist als Quizshow konzipiert. Und dort gilt es als besonders schick, auch wirklich immer diese Ausdrücke des Gefallens, Verwunderns, auch wirklich zu artikulieren. Das heißt, man hört da immer wieder wow und ah. Und, ach so, ja, ja. Und ich versuche das jetzt gerade in meinem Abendschulunterricht einzuführen, dass ich die Leute sage, wir sind viel zu gut erzogen, ich brauche eigentlich ihre Rückmeldungen sehr gern. Das heißt, wenn sie etwas bemerken, was sie verwundert, bitte einfach nur oder ekelt. Ja, das würde mir helfen, besser zu unterrichten. Ja, und einige haben das recht schnell kapiert und auch angewendet, und das war absolut toll, die Rückmeldung. Also für mich, weil wenn du da an der Tafel irgendwas zeigst, keine Ahnung, wie man einen Logarithmus auflöst, da bist du ja völlig isoliert, aber so akustische Elemente würden das ja helfen. Das versuche ich gerade einzuführen. Ja, ich finde das toll, weil es kann ja schon auch ein bisschen so ein Never-Ending-Story sein in den mathematischen Abhandlungen. Die sind da still drinnen, und wenn einer praktisch anfängt zu wetzen und sein Weinglas nimmt und geht, also wäre das ja auch ein Zeichen. Wäre auch ein Zeichen, genau. Ja, also ich fand, also das war eine aufwühlende Situation für mich, und ich kann auch ein bisschen diese Menschen in dem Konzert von Concerto Köln auch ein bisschen vielleicht besser verstehen. Also wenn man in die Enge getrieben wird durch musikalische Aufführungen. Was ich nicht verstehen kann, ist, einen einzelnen Menschen sozusagen dann auch mit fast schon rassistischen Fragen zu bewerfen, so weil er auf Englisch gefragt hat, wovor sie Angst haben, und dann irgendwie, ja, sprechen sie Deutsch, irgendwie als Rückmeldung kommt und so weiter. Ne? Also wo man dann merkt, diese Grenze von einer sozusagen einer natürlichen Aggression zu einer echten Ausgrenzung, wo dann Grenzüberschreitungen stattfinden. Also ich habe das auch für mich so ein bisschen verglichen auch mit so Zaungästen oder so die bei Unfällen zugucken, wenn ein Unfall wo passiert ist auf der Autobahn, ja, so wie sagt man denn, also die stehen bleiben, Autofahrer, um zuzugucken, wie da. Ja, die Schaulustigen. Zu Schaulustige, genau, Schaulustige, ja. Es hat ja schon auch einen Sog, so ein Unfall, ein Verbrechen, das ist ja auch spannend, ja. Also da wäre ich ja gerne, es gibt ja bei der, ich glaube in Deutschland das Zentrum für politische Schönheit, die so Aktionen machen, da gibt es einen Eskalationsbeauftragten. Das wäre schon ganz interessant für ein Konzerthaus, das sich da ein bisschen spezialisieren möchte, so einen Eskalationsbeauftragten auch aktiv reinzubringen. So einen Troll ist jetzt im Internet, aber einen, der das versucht oder der weiß ein bisschen um diese Sachen, ja. Ja, aber dann wären ja ähnlich, zum Beispiel Klaköre gab es ja auch. Stimmt, ja. Das waren die Eskalationsbeauftragten der alten Schule. Ja. Der alten Schule, genau. Und oder eben eingeschleuste Buhrufer. Ja. Ja, ja. Also das ist auch nicht mehr alles ganz neu, aber was es dann im Kollektiv bewirkt, finde ich schon, das kann schon zu einer richtigen Eskalation führen. Und das fand ich dann schon erstaunlich, auch was das bei mir bewirkt. Und wann hat sich denn das wieder aufgelöst? Wie lange hast du noch dran gedacht? Naja, jetzt wieder in Vorbereitung auf diese Episode. Also es wirkt schon nach. Ja, also richtig aufgebracht war ich auch noch am nächsten Tag beim Café. Echt? Ja. Ja, weil ich, also aber auch ich mein, diese Position meiner Einzelperson in diesem Zuhörerkollektiv. Ah, ja, also ja, auch ja, dieses ja. der Einzelne in dieser großen Gruppe. Mhm. Ja. Aber was ich meine, aufgebracht hat als Ressource, also davon kannst du wieder zehren. Ja, also ich habe jetzt auch eine Vorbereitung für eine Performance in München, ein Stück mit Gerald Fiebig, einem Audiokünstler aus Augsburg. Und da hatte ich mir im Vorfeld schon Stichworte notiert, ja, was das sozusagen das narrative Element in unserem Stück oder auch die Publikumswirksamkeit, wie einen großen Stellenwert soll das haben? Das ist ein kleines Festival für experimentelle Musik. Und dann fragt man sich schon auch als Interpret und als Co-Komponist, wie viel möchte man erzählen, wie viel möchte man dem Publikum zumuten, was möchte man überhaupt bewirken? Und diese Fragen stellt sich jeder Komponist. Und jede Komponistin. Ja. Und ich denke auch bei diesem Köln-Konzert noch einmal, wenn man vorher Bach spielt, wird man wahrscheinlich etwas anderes erleben, als wenn etwas, wer anderer, ein anderer Komponist etwas. Ja, wobei man dann auch wieder den Kontext sagen muss. Also, ich hatte auch letzten Sommer ein Konzert mit alter Musik. Mhm. Im Zusammenhang, also ein Blockflöten-Solo-Werk mit Orchester von Georg Philipp Telemann, und im gleichen Programm war eine Kantate von Johann Sebastian Bach, eine Bass-Arie, Ich habe genug. Und das ist auch, also ewig lang, und er singt wirklich fast nur diesen einen, also eigentlich nur, glaube ich, den Satz, ich habe genug. Und auch wie der Bass gestaltet ist, also die Basslinie des Continuo, ja, also ich fand das sowas von schön, ja. Also jedes Mal wieder, wenn er angesetzt hat, ich habe genug, sind mir fast die Tränen gekommen. Schön. Mhm. Und andersrum zum Beispiel, mein Bruder, der auch das Konzert angehört hat, weil er eben hauptsächlich eigentlich mich hören wollte, ja, der fand das furchtbar. Und es gab ganz viele andere auch, die diese Instrumentalwerke von Telemann, die wirklich sehr unterhaltsam sind und sehr virtuos und sehr schnell und viel zu tun, im Vergleich dann zu einem doch sehr inspirativen, fast auch esoterisch angehauchten Bach-Kantate, die konnten, die wollten, also die wurden da auch nervös. Mm. Also die Frage ist immer, wenn ich mit meiner Erfahrungswelt an was herangehe, was bewirkt es dann? Oder auch die Tagesverfassung, und wie stehe ich gerade als Individuum, wie sehe ich mich gerade in der Gesellschaft? Ja, ja. Und so, ja, also das sind so viele Parameter, die mitspielen, und das macht schon vielleicht jedes Stück in einer anderen Zeit mit einem anderen Publikum zu einem anderen Auslöser. Ja. Jetzt hören wir doch noch den Krautrock ein Stückchen, Faust. Das ist sehr rätselhaft, weil das ein leeres Notenblatt und da steht oben Faust. Was hat es damit auf sich? Was hören wir da, Elisabeth? Warum? Ja. Und wer ist Krautrock? Also Faust ist die Gruppe. Faust ist die Gruppe. Mhm. Ist eine deutsche Rockband, die in den späten 60ern, Anfang 70er in Amerika eben diesen Einfluss dieser minimalistischen Drone Music, also wenn man sich das jetzt so anhört, das ist ja eigentlich auch immer das Gleiche, ne? Also es unten ist so ein, weil man nicht so tief kann ich nicht singen. Also irgendwie ist ganz bam, Tiefes, bam, ne? Bam, bam. Da kommt, genau, ja. Und irgendwie das gleiche Gitarrenriff, und das ist schon, kommt ein bisschen was anderes, genau, ja. Und die sind schon auch angesiedelt eben da in dieser Gegend von Phil Niblock, von diesen Minimalisten, die in der Electronic Music Scene, in der Clubmusik, auf der anderen Seite der Minimalisten angesiedelt sind. Auf denen, die Dänen, die Klangflächen erzeugen, die mit Hilfe von Elektronik auch etwas erzeugen, was ein akustisches Instrument so nicht könnte. Ne? Etwas liegen lassen, einfrieren, freeze, ist auch so eine Methode, einen Sound aufzunehmen und den einzufrieren, dass der ewig weiter klingt. Und die andere Seite von Minimalismus ist jetzt diese elektronische eben und nicht die… Naja, beziehungsweise diese Dehnung eines Motives oder eines Tones oder diese Verlangsamung einer Rhythmik. Also weg von diesen Pattern. Lange dauern, lange Klänge, lange Pulseinheiten, Flächen, die nicht entstehen durch kleine Bausteine, sondern durch so kleine, dass man sie gar nicht mehr hört. Also vielleicht sogar, was in Richtung Rauschen geht. Ja? Und da ist die elektronische Musik, die elektronische Clubmusik und dieses Looping, also etwas zu wiederholen, auch eine Spiel- und Kompositionstechnik. Das hat Steve Reich auch gemacht mit Aufnahmen, die er dann eben geschnitten hat. Also er hat dann wirklich die Magnettonbänder geklebt, aneinander geklebt und so Loops erzeugt. Das geht mittlerweile ja seit den 80er Jahren viel einfacher über digitale Maschinen. Und das hat Krautrock, und das ist auch ein Terminus, der eigentlich in Amerika entstanden ist. Das waren deutsche Electronic Bands, die in Amerika so ein bisschen einen neuen deutschen Sound vertreten haben, den man so vorher mit Deutschland so nicht in Verbindung gebracht hat. Kraftwerk ist auch zum Beispiel so eine Band, die in dieser Zeit auch sehr populär war und immer noch ist auch. Da haben wir die Kinder was am Telefon installiert. Und du brauchst da nur ein bisschen was dazuklicken und es wiederholt sich ständig. Ja. Und irgendwie bist du schnell bei irgendwas, wo du sagst, okay, das ist ja wo. Und dann kriegt man es wieder weg. Aber da hast du die Wiederholung absolut sofort immer dabei und drinnen. Genau, ich habe auch so eine App, das heißt Loopy. Ja. Und das ist eben auch so, du kannst sozusagen verschiedene kleine Bausteine aufnehmen, beziehungsweise gibt es vorgefertigte kleine Sounds und die kombinierst du und bist sozusagen der Creative Director von einem Stück. Ja. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Komponist nennen, weil die Sounds sind sozusagen schon von irgendjemand vorproduziert worden. Die hat schon jemand einmal kreativ gestaltet. Aber dass es zusammenpasst, das ist eben nur durch die Wiederholung möglich, also dass da was entsteht. Und dass der gleiche Puls da ist. Ja. Ne? Also es hat immer den gleichbleibenden Puls. Wenn ich jetzt die Polyrhythmik eines Steve Reich oder auch eines afrikanischen Percussion-Orchesters hernehme, dann haben die Rhythmen oder auch in der indischen Musik, die Ragans, glaube ich, heißen die unter anderem, also auch Patterns, die haben mit unserem Verständnis für Rhythmus eigentlich kaum mehr was zu tun. Das sind teilweise Sprachrhythmen, stilisierte Sprachrhythmen auf 17 Silben zum Beispiel, die unser einer gar nicht sich überhaupt merken könnte, ja, weil er die weil wir nicht so getimed sind auf 17 Sprachrhythmen. Oder im Flamenco ist es teilweise auch ähnlich. Steve Reich hat zum Beispiel auch sich von Flamenco Klatsch Percussion Rhythmus beeindrucken lassen und dann Stücke geschrieben, die er in Anlehnung an Flamenco Tänzer und Musiker geschrieben hat, wo die ja auch einerseits mit ihren Beinen einen Rhythmus tanzen, klopfen, andererseits die Hände einen anderen Rhythmus, dann eventuell auch noch Kastagnetten und dann kommt noch Gesang oder Sprache hinzu, also eine absolute Body Percussion Performance, Und da muss ich sagen, wenn ich sowas mal gemacht habe, also mit einem Finger etwas anderes zu schnipsen, als ich mit dem Fuß klopfe und dann auch noch anders, dann finde ich so eine Loopy Station sehr einfach. Aber das ist ja auch ein bisschen so diese Demokratisierung. Die Handys haben das Fotomachen wieder allen Menschen gebracht. Also diese Apps, die dann solche Loops machen, bringen also solche Muster wieder jedermann zugänglich. Und dann kann man eh wieder, also im Urwald mit Stöckchen zu schlagen, war wahrscheinlich auch... Ich weiß nicht, ob es wenigen vorbehalten war, aber vielleicht allen zugänglich. Ja, und vielleicht findet man dadurch auch wieder einen Zugang, dass man sagt, ich würde jetzt gern wieder mal irgendwie meine Schlagzeugsticks rausholen und irgendwie mit denen mal wieder was probieren. Also dieser spielerische, kreative Umgang mit Musik ist absolut sicher eine bessere Beschäftigung, als sich irgendwie mit Wasserpfeifen irgendwie den Kopf zuzudröhnen. Naja, ne? Oder vielleicht besser das, weil vielleicht das Ganze in der Banalität endet und letztlich das, was dann an Musik rauskommt, eigentlich wurscht ist und beliebig, weil eh immer alles gleich klingt. Also weil es jeder machen kann. Weil es jeder machen kann. Ich meine, Apple, das Konzept, ich werde zum Produzenten, ja, eh. Ja, genau. Und dann finde ich nur, wenn ich als Musikpädagoge oder auch hier in unseren Episoden, wenn wir versuchen ja auch ein bisschen Horizonte zu öffnen und auch zu erweitern den Blick, dann kann man durchaus schon auch sagen, es gibt, wenn ich mich näher mit etwas beschäftige und mehr und länger, dann hinterfrage ich natürlich auch, was mir angeboten wird. Und dann finde ich vielleicht diese Patterns irgendwie mal nicht mehr interessant und dann versuche ich mir vielleicht selber welche zu basteln. Oder. Aber mit welchem Argument finde ich es nicht mehr interessant? Weil es mich langweilt. Genau, weil es langweilig wird. Genau, weil es beliebig wird und weil es jeder hat, also weil es sozusagen mich nicht mehr aus der Masse hervorhebt oder hervorheben lässt. Gibt ja auch schon die Stimmen, dass Podcasts jetzt mittlerweile langsam in die Masse kommen und es vielleicht schon gar nicht mehr dann interessant ist für die das so pionierhaft angetreten haben. Ja, du, da kann ich nur sagen, es gibt vieles, was man dann auch wieder... soll man sagen, wenn man mal was losgetreten hat und das machen dann viele und man bleibt dabei, ist es meistens trotzdem der bessere Weg, als zu sagen, jetzt machen es alle, jetzt mache ich wieder was anderes. Und ich finde nach wie vor für mich, es ist eine große Herausforderung, mich mit dir über Themen zu unterhalten, die einen speziellen Fokus haben, einen musikalischen. Und ich lerne jedes Mal immer wieder ganz viel über Musik, die ich so vielleicht nicht so intensiv hören würde oder mit der ich mich so im Alltag auch nicht so viel beschäftigen würde oder auch mit kleinen musikalischen Themen, die dann für mich auch wieder groß werden, weil ich mich auch ein bisschen methodisch, thematisch damit beschäftige und weil du immer wieder auch Fragen stellst und auch immer wieder Einwürfe bringst und auch wieder aus deiner Sichtweise mir Horizonte eröffnest, die ich mit einem Musikerkollegen so nicht haben würde. Ja, und ich bin dankbar, dass du darüber erzählst, also dass du für diese Fragen zugänglich bist. Ja, weil gerne. Mit wem würde ich denn sonst reden? Ich spiele jetzt. Oh. Na, also darüber. Also wirklich, also jemanden an deiner Position zu haben, die dann wirklich die Geräte auch bei der Hand hat, also die Flöten und den Hintergrund, also und diese Zugänglichkeit, wenn einmal eine Frage auftaucht, du kennst ja dann auch wieder Leute, die wir oder du nicht beantworten kannst, die man dann fragen kann und das Rädchen dreht sich schön weiter. Ja. Ich muss dir noch was vorspielen. Die Zutat zu dem Audiologo, die habe ich nämlich, die eine davon, eine wichtige, selbst aufgenommen im Norden von Finnland bei einem Fußgängerübergang. Okay. Das ist Stereo, ich weiß nicht, ob das übermittelt wird. Ja, es wandert von rechts nach links ein bisschen, ja. Weil einfach links die Ampel ist und rechts und dazwischen die Straße und da werden die Leute einfach akustisch, die blind sind, drüber geleitet. Ah, echt? Dadurch entsteht quasi dieser Weg, den sie gehen können. Genau. Das ist ja toll. Das heißt, ein bisschen wie so ein Tunnel, ein geschützter Tunnel, eine Leitlinie. Und wenn du jetzt spiel dir nochmal das Audiologo da reinhörst, da kommt das vor. Ja. Ja, das schön. Heißt, dieses Trägersignal mit dieser Leitlinie, die dann eben durch die Stimme übernommen wird, sobald es draußen ist, also sobald es gespielt ist. Finde ich schön. Oh. Sehr schön. Mein erster Versuch, eine Stunde hat es gedauert. Ja. Aber geht sicher noch, ist sicher noch Luft nach oben, aber es hält, es macht einmal das, was ich wollte, nämlich einen kurzen Akzent zu Beginn setzen, den man einfach nicht hören muss zur Gänze, sondern einfach nur geschwind mitkriegt und Ende. Und Anfang. Genau. Genau. Anfang des Podcasts. Und weil du sagst jetzt Ende, gibt es von mir noch ein ganz kleines akustisches Ende. Ja. Bevor wir uns auch verabschieden, lieber Lothar, in die Episode 020. Was haben wir denn da? Wahnsinn. Und zwar, ich glaube, jetzt beginnt eine kleine Trilogie über die elektroakustischen Klänge. Mhm. Über Sonus Lotzi, Klingender Raum, Ulmer Münster, das Duo Rekordronik. Also ich hatte so ein bisschen das als Trilogie gedacht, weil sich alle drei Themen verbinden lassen und so einen Überbau haben. Du möchtest immer ganz gerne Höraufgaben, gell? Naja, dass mir ein bisschen die Woche dorthin, die zwei Wochen dorthin eine Farbe ergeben. Ja, die zwei Wochen weiß ich nicht, ob ich die irgendwie schaffe. Aber du könntest, weil wir Kraftwerk heute schon angesprochen haben. Kraftwerk hören. Ein bisschen Kraftwerk hören. Jonathan Harvey ist auch ein Komponist. Das IRCAM in Paris. Du kannst mal das Duo Rekordronik anhören. Bei dem du die Hälfte bist nämlich, gell? Wenn ich die Hälfte bin, genau. Also ich denke, du findest etwas zum Hören. Aber ich habe jetzt kein ganz spezifisches, keine Aufgabe. Wobei das, was du gemacht hast, sozusagen einen Jingle zu produzieren, ist ja auch eine elektroakustische Komposition. Ne? Mhm. Sind Aufnahmen, die du in Realita aufgenommen hast, also ein Field Recording und du hast es bearbeitet. Du hast sicher das eine oder andere vielleicht auch an Signal bearbeitet. Nein, ich habe nur Lautstärke auf und ab. Okay. Drei so Elemente, die Funkelemente sind von Freesound. Da teile ich auch immer meine schönen Aufnahmen und nehme dann auch wieder was und gebe was zurück. Ja. Also eigentlich nur aufblenden, abblenden, mischen, Lautstärke ein bisschen, mehr nicht, nichts gefiltert. Okay, ja, aber eben darum geht es dann sicherlich auch, ne, um Processing von genau. Du wolltest noch was spielen, nein? Ich wollte einfach noch einen Teil von Ende von Louise Andriessen spielen. 1981 für Franz Brüchen und würde mich dann so auch von dir und von unseren Zuhörern von 019, Episode 019 verabschieden.